Abschnitt 31 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 223. Ihr Frauen, die ihr nach hohem Rufe ringet, den Sinn und Kraft und Herzensadel gründet, schaut nach der Feindin, die mein Herz entzündet und die der Ruf mir zur Geliebten bringet. Wie man empor zu Ehr und Gott sich schwinget, wie Liebreiz sich mit Ehrbarkeit verbindet. Lernt dort, wie man den Weg zum Himmel findet, auf dem die Holde sehnend vorwärts dringet. Dort lernt die Rede, der kein Wohllaut gleichet, das schöne Schweigen und die lieben Sitten, die nie erreicht der höchste Schwung der Lieder. Der Himmelsreiz, vor dem die Sonne erbleichet, lernt dort sich nicht, nie hat ihn Kunst erstritten, denn frei kommt er von Himmelshöhen nieder. Ende von Abschnitt 31.